Die Forschung zeigt, so erklärt Haven, dass wir Menschen sowieso nicht wirklich die genauen Worte hören. Wir hören die Quintessenz. Dann formen wir diesen Kern in unserem eigenen Gehirn in Worte um, indem wir unser eigenes Vokabular verwenden. Dann schreiben wir unsere selbst erstellte, personalisierte Version der Quelle zurück und denken, dass unsere eigene Version tatsächlich Wort für Wort das ist, was der Sprecher gesagt hat. Wenn wir selbst Geschichten erzählen, um Inhalte zu transportieren, imitieren wir also im Grunde die Arbeit, die unser Gehirn täglich für uns macht. Je erfolgreicher wir diese Imitation hinkriegen, desto überzeugender sind die Geschichten, desto intensiver die Transportation, desto trojanischer die List. Die Verwandlung, welche die narrative Transportation ermöglichen kann, ist das Überzeugen des Geschichtenempfängers. So lautet der entscheidende Satz aus einer Meta-Analyse, welche die Forschung zur narrativen Transportation auf Grundlage von 132 Studien sammelte. Will Storr fasst diese Wirkmacht der Geschichte dementsprechend wie folgt zusammen. Transportation verändert Menschen und dann verändert sie die Welt. Laut der Historikerin Lynn Hunt trug der Roman damit sogar zur Erfindung der Menschenrechte bei. Die Professorin der Stanford University stellt in ihrem Buch Inventing Human Rights, a History einen Zusammenhang zwischen der französischen Literatur des 18. Jahrhunderts und dem Folterverbot in Frankreich, der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776 sowie die Erklärung der Menschenrechte in Frankreich 1789 her. Die Kunst und Literatur nahm in ihren Augen Einfluss auf die politischen Debatten und Denkweisen. Insbesondere Romane hätten die Empathie der Lesenden gefördert mit jenen, die nicht Teil des eigenen sozialen Milieus waren. Hunt erklärt, die Menschenrechte konnten nur gedeihen, wenn die Menschen lernten, andere als gleichwertig zu betrachten, als Menschen, die ihnen in gewisser Weise ähnlich sind. Sie lernten diese Gleichheit, zumindest teilweise, indem sie sich mit gewöhnlichen Figuren identifizierten, die ihnen auf dramatische Weise gegenwärtig und vertraut erschienen, auch wenn sie letztlich fiktiv waren. Und weiter konstatiert sie, das Lesen öffnet den Leser für Gefühle, die den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken. Der Einzelne wird aus seinen privaten Interessen herausgelöst und zu Taten der Großzügigkeit und des Wohlwollens motiviert.